Ironie Nummer 1. Der Begriff und die Bewegung gehen auf eine bisexuelle Frau zurück. Ironie Nummer 2. Die Matrix-Trilogie, aus der Incels die Metapher der roten Pille als Erweckungsmoment zitieren, wurde von zwei Transfrauen gedreht. Ende der Fußnote. Veronika Kracher beschreibt in ihrem Buch Incels, Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults, diese Incel-Ideologie eingehend. Deren Anhänger gehen demnach davon aus, dass Sex ein Grundrecht sei, wie Nahrung und Wasser, und unterfüttert von gängigen patriarchalen Narrativen, dass einem Mann weibliche Aufmerksamkeit und eine Partnerin zustünden, weil er nun mal ein Mann ist. Frauen werden nicht als eigenständige Subjekte gedacht, sondern lediglich als Projektionsfläche für die eigenen Wünsche, Fantasien und Ideologien. Ausgehend von einer Heilige-Hure-Dichotomie sehnt man sich nach weiblicher Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit. Daher ist jede Frau, die einem diese auch nur potenziell verweigert, automatisch ein Hassobjekt, das bestraft gehört. Die Incels sind besessen von der 80-20-Verteilung des Female Choice. Nach dieser biologischen Theorie stehen den oberen 20% der attraktivsten heterosexuellen Männer 80% aller Frauen sexuell zur Verfügung, die restlichen 80% der Männer gehen leer aus. In der Logik der Incel-Erzählung ist es dementsprechend die Frau, die privilegiert ist und diese Machtasymmetrie ausnutzt, um vermeintlich unattraktive Männer romantisch zu diskriminieren und nach Bedarf zu instrumentalisieren. Dadurch, dass die Frau den Zugang zu etwas kontrolliert, was der Mann unbedingt haben möchte, ist sie aus Sicht des Incels viel mächtiger als der Mann, weshalb auch die Notwendigkeit des Feminismus für ihn eine Lüge ist. Diese unterstellte Sexualstrategie übersetzt sich zudem in eine finanzielle Ausbeutung des Mannes, zusammengefasst mit der Formel Alpha Fucks Beta Bucks. Der Alpha-Mann bekommt den Sex, der Beta-Mann finanziert die Frau.